Yeah.

Cresce. Techno. Crash again, milk, gray, charlie, orange. Είναι κούκκινο γύρο. We'll be right back. Becoming this. Listen. Thank you. We'll be right back. Dann geht in 5 Sekunden das Licht an und aus. Ich fertig. Techno aus Deutsch. Second aus Deutsch. Techno Ostdeutsch.